castmal.at. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Audio-Tagebuch. Heute ist der 6. September. Wir sind heute von Tremor bis nach Cork gefahren, haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt in Ardmore und auch während der Coast Road von Dungarvan, die sehr schön war. Darüber später mehr. Und was erwartet euch heute auch noch? Unser Roundabout Special. Und zwar Roundabouts sind Kreisverkehre. Der Markus wird uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Über die Roundabouts? Oder über die? Ja, über die Roundabouts. Ja, ganz lustig ist in Irland natürlich, das Linkseinfahren in die Roundabouts. Zuerst sehr ungewohnt und am Anfang, glaube ich, etwas gehasst von allen irischen anderen Autofahrern. Haben wir es dann doch irgendwann geschafft, das System zu verstehen. Und zwar ist es ganz normal so, bei einem ganz normalen Roundabout gibt es natürlich jetzt keine Komplikationen, bei einem zweispurigen aber schon. Und zwar ist es so, wenn man sich für eine der ersten beiden Ausfahrten entscheidet, reiht man sich gleich links im Roundabout ein. Wenn man aber erst die letzte, also die dritte Ausfahrt nimmt, dann reiht man sich rechts, also ganz innen ein. Und diese innere Spur führt dann direkt zum Ausgang Nummer 3 im Roundabout. So habe ich das System verstanden. Oder Patrick? Ja, so habe ich das auch verstanden. Und die Autofahrer haben da noch eine Eigenart. Sie blinken rechts im Kreisverkehr. Was bedeutet das, Markus? Ja, Patrick, das bedeutet natürlich, dass sie im Kreisverkehr im sogenannten Roundabout verbleiben. Das heißt, die Spur halten, drinnen bleiben, ganz innen und natürlich auch die letzte Ausfahrt dann nehmen. Ja, und was ist noch so eine Besonderheit über die Roundabouts? Fällt dir noch eine ein? Nö, eigentlich nicht. Man sollte halt vorher vielleicht schon auf die Schilder schauen, um zu wissen, welche Ausfahrt man nimmt. Ansonsten wird man nämlich ganz gerne angehupt oder angeblinkt mit dem, wie heißt das, mit diesem Bannensignalzeichen? Wie heißt denn das? Warnblinkanlage. Die eine Besonderheit, die ich noch meinte, ist, dass irgendwie jeder Roundabout einen eigenen Namen hat und den kann man auf so einem grünen Schild noch nachlesen. Ja, möchtest du noch irgendwas zur Dungarvan Coast Road sagen, die heute eigentlich sehr schön war? Ja, wie schon erwähnt von dir, sehr schöne Strände, sehr schöne Klippen, sehr schöne Landschaften vor allem, es ist sehr grün. Ja, ich glaube, man wird das dann alles auf den Bildern einfach besser sehen und auf eventuell auf Schnappschüssen. Dem ist nichts hinzuzufügen und ich freue mich auf morgen, denn da geht es nach Killarney und dem weltberühmten, muss man schon fast sagen, Ring of Kerry. Ja, wobei, den werden wir ja nicht morgen angehen, weil wir morgen erstmal nach Killarney fahren und der Ring of Kerry selbst 170 Kilometer lang ist. Aber gut, wie du schon gesagt hast, mehr dazu, sobald es soweit ist. Ich kann auch sagen, auf der Coast Road wirklich schön die Landschaft, vor allem so, wie man sich vorstellt, wie man sich Irland halt vorstellt. Und du hast schon recht, auf den Bildern wird man natürlich alles sehen. In diesem Sinn wünschen wir unseren Lesern noch einen schönen Abend, gute Nacht und viel Spaß noch auf Castmal. Ate, so wie immer.